ganze Nacht. Alte Stiefel schritt, der Gedanke übermacht. Wandert, wandert mit. Fernsehen, Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Das Herz weht heiße Wind und um und um und um. Durch die stille Nacht, harter, schwerer Schritt, unbekannter Kamerad, wandert, wandert mit. Fernsehen, Weib, Heimat und Kind, mein Herz in Schweigen. Das Herz weht heißes Wind und um und um und um. Hast du dir danach in der schwarzen Nacht, dass ich dachte, Kamera, auch im Herzen gedacht? Fernsehen, Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Und das Herz weht heißes Wind und um und um und um. Schon ein Stern erblickt, seit geraumer Frist. Wenn er auf die Erde sieht, in Deutschland der Friede ist. Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Und das Herz weht heißes Wind und um und um und um. Fernsehen, Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Und das Herz weht heißes Wind und um und um.